fabeln und erzählungen von fabeln dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fabeln von gotthold ephraim lessing fabeln und erzählungen der Sperling und die Feldmaus. Zur Feldmaus sprach ein Spatz: Sieh dort den Adler sitzen, sieh, weil du ihn noch siehst. Er wiegt den Körper schon, bereit zum kühnen Flug, bekannt mit Sonn und Blitzen, zielt er nach Jovis Thron. Doch wette, seh ich schon nicht adlermäßig aus, ich flieg ihm gleich. Fleug, Prahler, rief die Maus. Indes flog jener auf, kühn, auf geprüfte Schwingen, und dieser wagt's, ihm nachzudringen. Doch kaum, daß ihr ungleicher Flug sie beide bis zur Höh gemeiner Bäume trug, als beide sich dem Blick der blöden Maus entzogen und beide, wie sie schloss, gleich unermeßlich flogen. Ein unbiegsamer F. Sternchen will kühn wie Milton singen, nachdem er Richter wählt, nachdem wird's ihm gelingen. 2. Der Adler und die Eule. Der Adler Jupiters und Pallas Eule stritten. Abscheulich Nachtgespenst! Bescheidner darf ich bitten, der Himmel heget mich und dich, was bist du also mehr als ich? Der Adler sprach: Wahr ist's, im Himmel sind wir beide, doch mit dem Unterscheide, ich kam durch eignen Flug, wohin dich deine Göttin trug. 3. Der Tanzbär. Ein Tanzbär war der Kett entrissen, kam wieder in den Wald zurück und tanzte seiner Schar ein Meisterstück auf den gewohnten Hinterfüßen. Seht, schrie er, das ist Kunst, das lernt man in Welt. Tut mir es nach, wenn's euch gefällt und wenn ihr könnt. Geh! Brummt ein alter Bär, dergleichen Kunst, sie sei so schwer, sie sei so rar, sie sei, zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei. Ein großer Hofmann sein, ein Mann, dem Schmeichelei und List statt Witz und Tugend ist, der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehlt, mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt. Ein solcher Mann, ein großer Hofmann sein, schließt das Lob oder Tadel ein? 4. Der Hirsch und der Fuchs. Hirsch, wahrlich, das begreif ich nicht. Hört ich den Fuchs zum Hirsche sagen, wie dir der Mut so sehr gebricht. Der kleinste Windhund kann dich jagen. Besieh dich doch, wie groß du bist, und sollt es dir an Stärke fehlen? Den größten Hund, so stark er ist, kann dein Geweih mit einem stoß entseelen. Uns füchsen muß man wohl die schwachheit übersehn, wir sind zu schwach zum widerstehn. Doch daß ein hirsch nicht weichen muß, ist sonnenklar. Hör meinen schluß: Ist jemand stärker als sein feind, der braucht sich nicht vor ihm zurückzuziehen. Du bist den Hunden nun weit überlegen, Freund, und folglich darfst du niemals fliehen. Gewiß, ich hab es nie so reiflich überlegt. Von nun an, sprach der Hirsch, sieht man mich unbewegt. Wenn Hund und Jäger auf mich fallen, nun widersteh ich allen. Zum Unglück, daß Dianens Schar so nah mit ihren Hunden war. Sie bellen, und sobald der Wald von ihrem Bellen widerschallt, fliehn schnell der schwache Fuchs und starke Hirsch davon. Natur tut allzeit mehr als Demonstration. 5. Die Sonne. Der Stern, durch den es bei uns tagt. Ach, Dichter, lern wie unser einer sprechen. Muß man, wenn du erzählst und uns mit albern Fabeln quälst, sich denkend noch den Kopf zerbrechen? Nun gut. Die Sonne ward gefragt, ob sie es nicht verdrösse, daß ihre unermeßne Größe die durch den Schein betrogne Welt im Durchschnitt größer kaum als eine Spanne hält? Mich, spricht sie, sollte dieses kränken? Wer ist die Welt? Wer sind sie, die so denken? Ein blind Gewurm. Genug, wenn jene Geister nur, die auf der Wahrheit dunkeln Spur, das Wesen von dem Scheine trennen, wenn diese mich nur besser kennen. Ihr Dichter, welche Feuer und Geist des Pöbels blödem Blick entreißt, lernt, will euch mißgeschätzt des Lesers Kaltsinn kränken, zufrieden mit euch selbst, stolz, wie die Sonne denken. 6. Das Muster der Ehen. Ein rares Beispiel will ich singen, wobei die Welt erstaunen wird, daß alle Ehen Zwietracht bringen, glaubt jeder, aber jeder irrt. Ich sah das Muster aller Ehen, still wie die stillste Sommernacht. O, daß sie keiner möge sehen, der mich zum frechen Lügner macht. Und gleichwohl war die Frau kein Engel und der Gemahl kein Heiliger. Es hatte jedes seine Mängel, denn niemand ist von allen leer. Doch sollte mich ein Spötter fragen, wie diese Wunder möglich sind, der lasse mich zur Antwort sagen: Der Mann war taub, die Frau war blind. 7. Das Geheimnis. Hans war zum Pater hingetreten, ihm seine Sünden vorzubeten. Hans war noch jung, doch ohne Ruhm, so jung er war, von Herzen dumm. Der Pater hört ihn an, Hans beichtete nicht viel, was sollte Hans auch beichten? Von Sünden wußt er nichts und desto mehr vom Spiel. Spiel ist ein Mittelding, das braucht er nicht zu beichten. Nun, soll das alles sein? Fällt, sprach der pater, dir sonst nichts zu beichten ein? Ehrwürd'ger herr, sonst nichts. Sonst weißt du gar nichts mehr? Gar nichts, bei meiner ehr. Sonst weißt du nichts? Das wäre schlecht. So wenig sünden, Hans, besinn dich recht. Ach herr, mit seinem scharfen Fragen, ich wüsste wohl noch was. Nu, nur heraus. Ja, das, herr pater, kann ich ihm bei meiner Treu nicht sagen. So? Weißt du etwa schon, worüber junge Dirnen, wenn man es ihnen tut und ihnen nicht tut, zürnen? Herr, ich versteh euch nicht. Und desto besser, gut. Du weißt doch nichts von Dieberei, von Blut. Dein Vater hurt doch nicht. O, meine Mutter spricht's, doch das ist alles nichts. Nichts? Nu, was weißt du denn? Gesteh, du musst es sagen. Und ich versprech es dir, was du gestehest, bleibt bei mir. Auf sein Versprechen, herr, mag es ein andrer wagen, dass ich kein Narre bin. Er darf's, ehrwürd'ger herr, nur einem Jungen sagen. So ist mein Glücke hin. Verstockter Bösewicht, fuhr ihn der pater an. Weißt du, vor wem du stehst, dass ich dich zwingen kann? Geh, dein Gewissen soll dich brennen, kein Heiliger dich kennen. Dich kenn Maria nicht, auch nicht Mariens Sohn. Hier wär dem armen Bauernjungen vor Angst beinah das Herz zersprungen. Er weint und sprach voll Reu, ich weiß. Das weiß ich schon, dass du was weißt, doch was? Was sich nicht sagen lässt. Noch zauderst du? Ich weiß. Was denn? Ein Vogelnest. Doch wo es ist, fragt nicht, ich fürchte drum zu kommen. Vorm Jahre hat mir Matz wohl Zähne weggenommen. Geh nah, ein Vogelnest war nicht der Mühe wert, dass du es mir gesagt und ich's von dir begehrt. Ich kenn ein drolligt Volk, mit mir kennt es die Welt, das schon seit manchen Jahren die Neugier auf der Folter hält, und dennoch kann sie nichts erfahren. Hör auf, leichtgläub'ge Schar, sie forschend zu umschlingen, hör auf, mit Ernst in sie zu dringen. Wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen. Das Gift der Plauderei ist, nichts zu plaudern wissen. Und wissen sie auch was, so kann mein Märchen lehren, dass oft Geheimnisse uns nichts Geheimes lehren, und man zuletzt wohl spricht, war das der Mühe wert, dass ihr es mir gesagt und ich's von euch begehrt? Acht. Faustin. Faustin, der ganze 15 Jahr entfernt von Haus und Hof und Weib und Kindern war, ward von dem Wucher reich gemacht, auf seinem Schiffe heimgebracht. gott seufzt der redliche faustin als ihm die vaterstadt in dunkler fern erschien gott strafe mich nicht meiner sünden und gib mir nicht verdienten lohn laß weil du gnädig bist mich tochter weib und sohn gesund und fröhlich wiederfinden so seufzt faustin und gott erhört den sünder er kam und fand sein haus in überfluß und ruh er fand sein weib und seine beiden kinder und segen gottes zwei dazu ix die eheliche liebe chlorinde starb sechs wochen drauf gab auch ihr mann das leben auf und seine seele nahm aus diesem weltgetümmel den pfeilgeraden weg zum himmel herr petrus rief er aufgemacht wer da ein wackrer christ was für ein wackrer christ der manche nacht seitdem die schwindsucht ihn aufs krankenbette brachte in furcht gebet und zittern wachte macht bald das tor wird aufgetan ha ha chlorindens mann mein freund spricht petrus nur herein noch wird bei eurer frau ein plätzchen ledig sein was meine frau im himmel wie chlorinden habt ihr eingenommen lebt wohl habt dank für eure müh ich will schon sonst wo unterkommen zehn die bären den bären glückt es nun schon seit geraumer zeit mit brummen plumpem ernst und stolzer frömmigkeit das sittenrichteramt bei allen schwächern tieren aus angemaßter macht gleich wütrichen zu führen ein jedes furchte sich und keines war so kühn sich um die saure pflicht nebst ihnen zu bemühn bis endlich noch im fuchs der patriot erwachte und hier und da ein fuchs auf sittensprüche dachte nun sah man beide stets auf gleiche zwecke sehn und beide sah man doch verschiedne wege gehn die bären wollen nur durch strenge heilig machen die füchse strafen auch doch strafen sie mit lachen dort brauchet man nur fluch hier brauchet man nur scherz dort bessert man den schein hier bessert man das herz dort sieht man düsternheit hier sieht man licht und leben dort nach der heuchelei hier nach der tugend streben du der du weiter denkst fragst du mich nicht geschwind ob beide teile wohl auch gute freunde sind o wären sie's welch glück für tugend witz und sitten doch nein der arme fuchs wird von dem bär bestritten und trotz des guten zwecks von ihm in bann getan warum der fuchs greifte selbst die bären tadelnd an ich kann mich diesmal nicht bei der moral verweilen die fünfte stunde schlägt ich muß zum schauplatz eilen freund leg die predigt weg willst du nicht mit mir gehn was spielt man den tartüff dies schandstück soll dich sehn? Der löwe und die mücke. Ein junger held vom muntern heere, das nur der sonnenschein belebt und das mit saugendem gewehre nach ruhm gestochner beulen strebt, doch die man noch zum großen glücke durch zwei paar strümpfe hindern kann. Der junge held war eine mücke, hört meines helden taten an. Auf ihren kreuz- und ritterzügen fand sie, entfernt von ihrer schar, im schlummer einen löwen liegen, der von der jagd entkräftet war. Seht, schwestern, dort den löwen schlafen, schrie sie die schwestern gaukelnd an. Jetzt will ich hin und will ihn strafen, er soll mir bluten, der Tyrann. Sie eilt, und mit verwegnem sprunge setzt sie sich auf des Königs Schwanz, sie sticht und flieht mit schnellem Schwunge stolz auf den sauern Lorbeerkranz. Der Löwe will sich nicht bewegen. Wie? Ist er tot? Das heiß ich Wut, zu mördrisch war der Mücke Degen. Doch sagt, ob er nicht Wunder tut. Ich bin es, die den Wald befreiet, wo seine Mordsucht sonst getobt. Seht, Schwestern, den der Tiger scheuet, der stirbt, mein Stachel sei gelobt. Die Schwestern jauchzen voll Vergnügen um ihre laute Siegerin. Wie, Löwen, Löwen zu besiegen, wie, Schwester, kam dir das in Sinn? Ja, Schwestern, wagen muß man, wagen. Ich hätt es selber nicht gedacht. Auf, lasset uns mehr Feinde schlagen. Der Anfang ist zu schön gemacht. Doch unter diesen Siegesliedern, da jede von Triumphen sprach, erwacht der matte Löwe wieder und eilt erquickt dem Raube nach. 12. Das Kruzifix. Hans, spricht der Pater, du mußt laufen, uns in der nächsten Stadt ein Kruzifix zu kaufen. Nimm Matzen mit, hier hast du Geld, du wirst wohl sehn, wie teuer man es hält. Hans kommt mit Matzen nach der Stadt. Der erste Künstler war der beste. Herr, wenn er Kruzifixe hat, so lass er uns doch eins zum heil'gen Osterfeste. Der Künstler war ein schalkscher Mann, der gern der Einfalt lachte und dumme gern noch dümmer machte und fing im Scherz zu fragen an. Was wollt ihr denn für eines? Je nun, spricht Matz, ein wacker feines. Wir werden sehn, was wir uns gebt. Das glaub ich wohl, allein das frag ich nicht, ein totes oder eins, das lebt. Hans guckte Matzen und Matz, Hansen, ins Gesicht. Sie öffneten das Maul, allein es redte nicht. Nun gebt mir doch Bericht, habt ihr den Pater nicht gefragt? Mein Blut, spricht endlich Hans, der aus dem Traum erwachte, mein Blut, er hat uns nichts gesagt. Weißt du es, Matz? Ich dachte, wenn du's nicht weißt, wie soll ich's wissen?

ein junges weib. Das ist auch sehr verwegen, Freund, sprach der Kaufherr, den zum Hochzeitschmause der Schiffer bat. Du bist so lang und oft von Hause, dein Weibchen bleibt indes allein. Und dennoch, willst du mit Gewalt denn hahnrei sein? Indes, da du zur See dein Leben wagst, indes, dass du in Surinam am Amazonenflusse dich bei den Hottentotten Kannibalen plagst, indes wird sie mit eurem schönen Schlusse, versetzte Nix. Indes, indes, ei nun, das Nämliche kann euer Weibchen tun. Denn, Herr, was braucht's dazu für Zeit? Indes ihr auf der Börse seid. Ende von Fabeln und Erzählungen 15. Fabeln, drei Bücher, erstes Buch. Von Fabeln, diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fabeln, von Gotthold Ephraim Lessing. Fabeln, drei Bücher, erstes Buch. 1. Die Erscheinung. In der einsamsten Tiefe jenes Waldes, wo ich schon manches redende Tier belauscht, lag ich an einem sanften Wasserfalle und war bemüht, einem meiner Märchen den leichten poetischen Schmuck zu geben, in welchem am liebsten zu erscheinen La Fontaine die Fabel fast verwöhnt hat. Ich sann, ich wählte, ich verwarf, die Stirne glühte, umsonst, es kam nichts auf das Blatt. Voll Unwill sprang ich auf, aber sieh, auf einmal stand sie selbst, die fabelnde Muse, vor mir. Und sie sprach lächelnd, Schüler, wozu diese undankbare Mühe? Die Wahrheit braucht die Anmut der Fabel, aber wozu braucht die Fabel die Anmut der Harmonie? Du willst das Gewürze würzen, genug, wenn die Erfindung des Dichters ist. Der Vortrag sei des ungekünstelten Geschichtschreibers sowie der Sinn des Weltweisen. Ich wollte antworten, aber die Muse verschwand. Sie verschwand, höre ich einen Leser fragen. Wenn du uns doch nur wahrscheinlicher täuschen wolltest, die seichten Schlüsse, auf die dein Unvermögen dich führte, der Muse in den Mund zu legen, zwar ein gewöhnlicher Betrug, vortrefflich, mein Leser, mir ist keine Muse erschienen, ich erzählte eine bloße Fabel, aus der du selbst die Lehre gezogen. Ich bin nicht der Erste und werde nicht der Letzte sein, der seine Grillen zu Orakelsprüchen einer göttlichen Erscheinung macht. 2. Der Hamster und die Ameise. Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster, verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln, wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet. Höre, antwortete eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, daß die menschen dir nachgraben, deine scheuren ausleeren und dich deinen räubrischen geiz mit dem leben büßen lassen. III. Der löwe und der hase. Ein löwe würdigte einen drolligten hasen seiner nähern bekanntschaft. Aber ist es denn wahr, fragte ihn einst der hase, daß euch löwen ein elender krähender hahn so leicht verjagen kann? Allerdings ist es wahr, antwortete der löwe, und es ist eine allgemeine Anmerkung, daß wir große Tiere durchgängig eine gewisse kleine Schwachheit an uns haben. So wirst du zum Exempel von dem Elefanten gehört haben, daß ihm das Grunzen eines Schweins Schauder und Entsetzen erweckt. Wahrhaftig? Unterbrach ihn der Hase. Ja, nun begreif ich auch, warum wir Hasen uns so entsetzlich vor den Hunden fürchten. IV. Der Esel und das Jagdpferd. Ein Esel vermaß sich, mit einem Jagdpferd um die Wette zu laufen. Die Probe fiel erbärmlich aus, und der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, woran es gelegen hat. Ich trat mir vor einigen Monaten einen Dorn in den Fuß, und der schmerzt mich noch. Entschuldigen Sie mich, sagte der Kanzelredner liederhold, wenn meine heutige Predigt so gründlich und erbaulich nicht gewesen, als man sie von dem glücklichen Nachahmer eines Mosheims erwartet hätte. Ich habe, wie Sie hören, einen heisern Hals, und den schon seit 8 Tagen. V. Zeus und das Pferd. Vater der Tiere und Menschen, so sprach das Pferd und nahte sich dem Throne des Zeus. Man will, ich sei eines der schönsten Geschöpfe, womit du die Welt geziert, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch Verschiedenes an mir zu bessern sein? Und was meinst du denn, daß an dir zu bessern sei? Rede, ich nehme Lehre an, sprach der gute Gott und lächelte. Vielleicht, sprach das Pferd weiter, würde ich flüchtiger sein, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären. Ein langer Schwanenhals würde mich nicht verstellen, eine breitere Brust würde meine Stärke vermehren, und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, den Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen sein, den mir der wohltätige Reiter auflegt. Gut, versetzte Zeus, gedulde dich einen Augenblick. Zeus mit ernstem Gesichte sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisierter Stoff, und plötzlich stand vor dem Throne das hässliche Kamel. Das Pferd sah, schauderte und zitterte vor entsetzendem Abscheu. Hier sind höhere und schmächtigere Beine, sprach Zeus. hier ist ein langer schwanenhals, hier ist eine breitere brust, hier ist der anerschaffne sattel. Willst du, pferd, daß ich dich so umbilden soll? Das pferd zitterte noch. Geh, fuhr zeus fort, diesmal sei belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du fort, neues Geschöpf. Zeus warf einen erhaltenden Blick auf das Kamel. Und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaudern. 6. Der Affe und der Fuchs. Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht nachahmen könnte, so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte, und du nenne mir ein so geringschätziges Tier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen. Schriftsteller meiner Nation, muss ich mich noch deutlicher erklären? 7. Die Nachtigall und der Pfau. Eine gesellige Nachtigall fand unter den Sängern des Waldes neider die Menge, aber keinen Freund. Vielleicht finde ich ihn unter einer andern Gattung, dachte sie, und floh vertraulich zu dem Pfaue herab. Schöner Pfau, ich bewundere dich. Ich dich auch, liebliche Nachtigall. So lass uns Freunde sein, sprach die Nachtigall weiter. Wir werden uns nicht beneiden dürfen. Du bist dem Auge so angenehm, als ich dem Ohre. Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde. Kneller und Pope waren bessere Freunde als Pope und Edison. 8. Der Wolf und der Schäfer. Ein Schäfer hatte durch eine grausame Seuche seine ganze Herde verloren. Das erfuhr der Wolf und kam, seine Kondolenz abzustatten. Schäfer, sprach er, ist es wahr, daß dich ein so grausames Unglück betroffen? Du bist um deine ganze Herde gekommen, die liebe, fromme, fette Herde. Du dauerst mich, und ich möchte blutige Tränen weinen. Habe Dank, Meister Isegrim, versetzte der Schäfer. Ich sehe, du hast ein sehr mitleidiges Herz. Das hat er auch wirklich, fügte des Schäfers Hylax hinzu, so oft er unter dem Unglücke seines Nächsten selbst leidet. 9. Das Ross und der Stier. Auf einem feurigen Rosse floh stolz ein dreister Knabe daher. Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu, Schande, von einem Knaben ließ ich mich nicht regieren. Aber ich, versetzte das Ross, denn was für Ehre könnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen? 10. Die Grille und die Nachtigall. Ich versichere dich, sagte die Grille zu der Nachtigall, daß es meinem Gesange gar nicht an Bewunderern fehlt. Nenne mir sie doch, sprach die Nachtigall. Die arbeitsamen Schnitter, versetzte die Grille, hören mich mit vielem Vergnügen, und daß dieses die nützlichsten Leute in der menschlichen Republik sind, das wirst du doch nicht leugnen wollen. das will ich nicht leugnen, sagte die nachtigall, aber deswegen darfst du auf ihren beifall nicht stolz sein. Ehrlichen leuten, die alle ihre gedanken bei der arbeit haben, müssen ja wohl die feinern empfindungen fehlen. Bilde dir also ja nichts eher auf dein lied ein, als bis ihm der sorglose schäfer, der selbst auf seiner flöte sehr lieblich spielt, mit stillem entzücken lauscht. 11. Die nachtigall und der habicht. Ein habicht schoss auf eine singende nachtigall. Da du so lieblich singst, sprach er, wie vortrefflich wirst du schmecken. War es höhnische Bosheit oder war es Einfalt, was der Habicht sagte, ich weiß nicht. Aber gestern hört ich sagen, dieses Frauenzimmer, das so unvergleichlich dichtet, muss es nicht ein allerliebstes Frauenzimmer sein, und das war gewiss Einfalt. 12. Der kriegerische Wolf. Mein Vater, glorreichen Andenkens, sagte ein junger Wolf zu einem Fuchse, das war ein rechter Held. Wie fürchterlich hat er sich nicht in der ganzen Gegend gemacht. Er hat über mehr als 200 Feinde nach und nach triumphiert und ihre schwarzen Seelen in das Reich des Verderbens gesandt. Was Wunder also, dass er endlich doch einem unterliegen musste. So würde sich ein Leichenredner ausdrücken, sagte der Fuchs. Der trockene Geschichtschreiber aber würde hinzusetzen, die 200 Feinde, über die er nach und nach triumphiert, waren Schafe und Esel, und der eine Feind, dem er unterlag, war der erste Stier, den er sich anzufallen erkühnte. 13. Der Phönix. Nach vielen Jahrhunderten gefiel es dem Phönix, sich wieder einmal sehen zu lassen. Er erschien, und alle Tiere und Vögel versammelten sich um ihn. Sie gafften, sie staunten, sie bewunderten und brachen in entzückendes Lob aus. Bald aber verwandten die besten und geselligsten mitleidsvoll ihre Blicke und seufzten. Der unglückliche Phönix, ihm wird das harte Los, weder Geliebte noch Freunde zu haben, denn er ist der einzige seiner Art. 14. Die Gans. Die Federn einer Gans beschämten den neugeborenen Schnee. Stolz auf dieses blendende Geschenk der Natur glaubte sie eher zu einem Schwane als zu dem, was sie war, geboren zu sein. Sie sonderte sich von ihresgleichen ab und schwamm einsam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald dehnte sie ihren Hals, dessen verräterischer Kürze sie mit aller Macht abhelfen wollte. Bald suchte sie ihm die prächtige Biegung zu geben, in welcher der Schwan das würdigste Ansehen eines Vogels des Apollo hat. Doch vergebens, er war zu steif, und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als dass sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden. 15. Die Eiche und das Schwein. Ein gefräßiges Schwein mästete sich unter einer hohen Eiche mit der herabgefallenen Frucht. Indem es die eine Eichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem Auge. »Undankbares Vieh«, rief endlich der Eichbaum herab, »du nährst dich von meinen Früchten, ohne einen einzigen dankbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten.« Das Schwein hielt einen Augenblick inne und grunzte zur Antwort. »Meine dankbaren Blicke sollten nicht außen bleiben, wenn ich nur wüsste, dass du deine Eicheln meinetwegen hättest fallen lassen.« 16. Die Wespen. Fäulnis und Verwesung zerstörten das stolze Gebäu eines kriegerischen Rosses, das unter seinem kühnen Reiter erschossen worden. Die Ruinen des einen braucht die allzeit wirksame Natur zu dem Leben des andern. Und so floh auch ein Schwarm junger Wespen aus dem beschmeißten Aase hervor. »O«, riefen die Wespen, »was für eines göttlichen Ursprungs sind wir! Das prächtigste Ross, der Liebling Neptuns, ist unser Erzeuger!« Diese seltsame Prahlerei hörte der aufmerksame Fabeldichter und dachte an die heutigen Italiener, die sich nichts Geringers als Abkömmlinge der alten unsterblichen Römer zu sein einbilden, weil sie auf ihren Gräbern geboren worden. 17. Die Sperlinge. Eine alte Kirche, welche den Sperlingen unzählige Nester gab, ward ausgebessert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze dastand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu was, schrien sie, taugt denn nun das große Gebäude? Kommt, verlasst den unbrauchbaren Steinhaufen. 18. Der Strauß. Jetzt will ich fliegen, rief der gigantische Strauß, und das ganze Volk der Vögel stand in ernster Erwartung um ihn versammelt. »Jetzt will ich fliegen«, rief er nochmals, breitete die gewaltigen Fittige weit aus und schoss gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln auf dem Boden dahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren. Sehet da, ein poetisches Bild jener unpoetischen Köpfe, die in den ersten Zeilen ihrer ungeheuren Oden mit stolzen Schwingen prahlen, sich über Wolken und Sterne zu erheben drohen und dem Staube doch immer getreu bleiben. 19. Der Sperling und der Strauß. Sei auf deine Größe, auf deine Stärke so stolz, als du willst, sprach der Sperling zu dem Strauße. Ich bin doch mehr ein Vogel als du. Denn du kannst nicht fliegen, ich aber fliege, obgleich nicht hoch, obgleich nur ruckweise. der leichte dichter eines fröhlichen trinkliedes eines kleinen verliebten gesanges ist mehr ein genie als der schwunglose schreiber einer langen hermaniade. Zwanzig. Die Hunde. Wie ausgeartet ist hierzulande unser Geschlecht, sagte ein gereister Pudel. In dem fernen Weltteile, welches die Menschen Indien nennen, da gibt es noch rechte Hunde. Hunde, meine Brüder, ihr werdet mir es nicht glauben, und doch habe ich es mit meinen Augen gesehen, die auch einen Löwen nicht fürchten und kühn mit ihm anbinden. Aber, fragte den Pudel ein gesetzter Jagdhund, überwinden Sie ihn denn auch, den Löwen? Überwinden, war die Antwort. Das kann ich nun eben nicht sagen. Gleichwohl, bedenke nur, einen Löwen anzufallen. Oh, fuhr der Jagdhund fort, wenn sie ihn nicht überwinden, so sind deine gepriesene Hunde in Indien besser als wir so viel wie nichts, aber ein gut Teil dümmer. 21. Der Fuchs und der Storch. Erzähle mir doch etwas von den fremden Ländern, die du alle gesehen hast, sagte der Fuchs zu dem weitgereisten Storche. Hierauf fing der Storch an, ihm jede Lache und jede feuchte Wiese zu nennen, wo er die schmackhaftesten Würmer und die fettesten Frösche geschmauset. »Sie sind lange in Paris gewesen, mein Herr. Wo speiset man da am besten?« Was für Weine haben Sie da am meisten nach Ihrem Geschmacke gefunden? 22. Die Eule und der Schatzgräber. Jener Schatzgräber war ein sehr unbilliger Mann. Er wagte sich in die Ruinen eines alten Raubschlosses und ward da gewahr, daß die Eule eine magere Maus ergriff und verzehrte. »Schickt sich das«, sprach er, »für den philosophischen Liebling Minervens?« »Warum nicht«, versetzte die Eule, »weil ich stille Betrachtungen liebe, kann ich deswegen von der Luft leben. Ich weiß zwar wohl, dass ihr Menschen es von euren Gelehrten verlangt.« 23. Die junge Schwalbe. »Was macht ihr da?« fragte eine Schwalbe die geschäftigen Ameisen. »Wir sammeln Vorrat auf den Winter«, war die geschwinde Antwort. »Das ist klug«, sagte die Schwalbe, »das will ich auch tun.« Und sogleich fing sie an, eine Menge toter Spinnen und Fliegen in ihr Nest zu tragen. »Aber wozu soll das?« fragte endlich ihre Mutter. »Wozu?« »Vorrat auf den bösen Winter, liebe Mutter, sammle doch auch, die Ameisen haben mich diese Vorsicht gelehrt.« »O, lass den irdischen Ameisen diese kleine Klugheit«, versetzte die Alte, »was sich für sie schickt, schickt sich nicht für bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holderes Schicksal bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen. Auf dieser Reise entschlafen wir allgemach und da empfangen uns warme sümpfe wo wir ohne bedürfnis rasten bis uns ein neuer frühling zu einem neuen leben erweckt merops ich muß dich doch etwas fragen sprach ein junger adler zu einem tiefsinnigen grundgelehrten uhu man sagt es gäbe einen vogel mit namen merops der wenn er in die luft steige mit dem schwanze voraus den kopf gegen die erde gekehrt fliege ist das wahr ei nicht doch antwortete der uhu das ist eine alberne erdichtung des menschen er mag selbst ein solcher merops sein weil er nur gar zu gern den himmel erfliegen möchte ohne die erde auch nur einen augenblick aus dem gesichte zu verlieren der pelikan für wohlgeratene kinder können eltern nicht zu viel tun aber wenn sich ein blöder vater für einen ausgearteten sohn das blut vom herzen zapft dann wird liebe zur torheit ein frommer pelikan da er seine jungen schmachten sahe ritzte sich mit scharfem schnabel die brust auf und erquickte sie mit seinem blute ich bewundre deine zärtlichkeit rief ihm ein adler zu und bejammere deine blindheit sieh doch wie manchen nichtswürdigen guckuck du unter deinen jungen mit ausgebrütet hast so war es auch wirklich denn auch ihm hatte der kalte guckuck seine eier untergeschoben waren es undankbare guckucke wert daß ihr leben so teuer erkauft wurde der löwe und der tiger der löwe und der hase beide schlafen mit offenen augen und so schlief jener ermüdet von der gewaltigen jagd einst vor dem eingange seiner fürchterlichen höhle da sprang ein tiger vorbei und lachte des leichten schlummers der nichts fürchtende löwe rief er schläft er nicht mit offenen augen natürlich wie der hase brüllte der aufspringende löwe und war dem spötter an der gurgel der tiger wälzte sich in seinem blute und der beruhigte sieger legte sich wieder zu schlafen der stier und der hirsch ein schwerfälliger stier und ein flüchtiger hirsch weideten auf einer wiese zusammen hirsch sagte der stier wenn uns der löwe anfallen sollte so laß uns für einen mann stehen wir wollen ihn tapfer abweisen das mute mir nicht zu erwiderte der hirsch denn warum sollte ich mich mit dem löwen in ein ungleiches gefecht einlassen da ich ihm sicherer entlaufen kann der esel und der wolf ein esel begegnete einem hungrigen wolfe habe mitleiden mit mir sagte der zitternde esel ich bin ein armes krankes tier sieh nur was für einen dorn ich mir in den fuß getreten habe. Wahrhaftig, du daurest mich, versetzte der wolf, und ich finde mich in meinem gewissen verbunden, dich von diesen schmerzen zu befreien. Kaum war das wort gesagt, so war der esel zerrissen. Der springer im schach. Zwei knaben wollten schach ziehen. Weil ihnen ein springer fehlte, so machten sie einen überflüssigen bauer durch ein merkzeichen dazu. Ei, riefen die andern Springer, woher? Herr Schritt vor Schritt. Die Knaben hörten die Spötterei und sprachen, schweigt! Tut er uns nicht eben die Dienste, die ihr tut? 30. Aesopus und der Esel. Der Esel sprach zu dem Aesopus, wenn du wieder ein Geschichtchen von mir ausbringst, so lass mich etwas recht Vernünftiges und Sinnreiches sagen. Dich etwas Sinnreiches, sagte Aesop, wie würde sich das schicken, würde man nicht sprechen, du seist der Sittenlehrer und ich der Esel? Ende von Fabeln, drei Bücher, erstes Buch. Fabeln, drei Bücher, zweites Buch. Von Fabeln. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fabeln. Von Gotthold Ephraim Lessing. Fabeln. Drei Bücher. Zweites Buch. 1. Die eherne Bildsäule. Die eherne Bildsäule eines vortrefflichen Künstlers schmolz durch die Hitze einer wütenden Feuersbrunst in einen Klumpen. Dieser Klumpen kam einem andern Künstler in die Hände, und durch seine Geschicklichkeit verfertigte er eine neue Bildsäule daraus. Von der erstern, in dem, was sie vorstellte, unterschieden, an Geschmack und Schönheit, aber ihr gleich. Der Neid sah es und knirschte. Endlich besann er sich auf einen armseligen Trost. Der gute Mann würde dieses noch ganz erträgliche Stück auch nicht hervorgebracht haben, wenn ihm nicht die Materie der alten Bildsäule dabei zustatten gekommen wäre. 2. Herkules. Als Herkules in den Himmel aufgenommen ward, machte er seinen Gruß unter allen Göttern der Juno zuerst. Der ganze Himmel und Juno erstaunte darüber. Deiner Feindin, rief man ihm zu, begegnest du so vorzüglich? Ja, ihr selbst, erwiderte Herkules. Nur ihre Verfolgungen sind es, die mir zu den Taten Gelegenheit gegeben, womit ich den Himmel verdient habe. Der Olymp billigte die Antwort des neuen Gottes, und Juno ward versöhnt. 3. Der Knabe und die Schlange. Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. Mein liebes Tierchen, sagte der Knabe, ich würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen seid die boshaftesten undankbarsten geschöpfe. Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmann ging, der eine, vielleicht von deinen Ureltern, die er halb erfroren unter einer Hecke fand, mitleidig aufhob und sie in seinen erwärmenden Busen steckte. Kaum fühlte sich die Böse wieder, als sie ihren Wohltäter biss, und der gute, freundliche Mann mußte sterben. Ich erstaune, sagte die Schlange, wie parteiisch eure Geschichtschreiber sein müssen. Die unsrigen erzählen diese Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange sei wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten Schlangen war, so steckte er sie zu sich, ihr zu Hause die schöne Haut abzustreifen. War das recht? Ach, schweig nur, erwiderte der Knabe, welcher Undankbare hätte sich nicht zu entschuldigen gewusst. Recht, mein Sohn, fiel der Vater, der dieser Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außerordentlichen Undanke hören solltest, so untersuche ja alle Umstände genau, bevor du einen Menschen mit so einem abscheulichen Schandflecke brandmarken lässest. Wahre Wohltäter haben selten Undankbare verpflichtet. Ja, ich will zur Ehre der Menschheit hoffen, niemals. Aber die Wohltäter mit kleinen, eigennützigen Absichten, die sind es wert, mein Sohn, dass sie Undank anstatt Erkenntlichkeit einwuchern. 4. Der Wolf auf dem Todbette. Der Wolf lag in den letzten Zügen und schickte einen prüfenden Blick auf sein vergangenes Leben zurück. »Ich bin freilich ein Sünder«, sagte er, »aber doch hoffe ich, keiner von den Größten. Ich habe Böses getan, aber auch viel Gutes. Einsmals, erinnere ich mich, kam mir ein blökendes Lamm, welches sich von der Herde verirret hatte, so nahe, dass ich es gar leicht hätte würgen können. Und ich tat ihm nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spöttereien und Schmähungen eines Schafes mit der bewundernswürdigsten Gleichgültigkeit an. Ob ich schon keine schützenden Hunde zu fürchten hatte. Und das alles kann ich dir bezeugen, fiel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, ins Wort. Denn ich erinnere mich noch gar wohl aller Umstände dabei. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich würgtest, daß dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schlunde zog. 5. Der Stier und das Kalb. Ein starker Stier zersplitterte mit seinen Hörnern, indem er sich durch die niedrige Stalltüre drängte, die obere Pfoste. Sieh einmal, Hirte, schrie ein junges Kalb, solchen Schaden tu ich dir nicht. Wie lieb wäre mir es, versetzte dieser, wenn du ihn tun könntest. die sprache des kalbes ist die sprache der kleinen philosophen der böse beil wie manche rechtschaffene seele hat er mit seinen verwegenen zweifeln geärgert o ihr herren wie gern wollen wir uns ärgern lassen wenn jeder von euch ein beil werden kann die pfauen und die krähe eine stolze krähe schmückte sich mit den ausgefallenen federn der farbigen pfauen und mischte sich kühn als sie genug geschmückt zu sein glaubte unter diese glänzenden vögel der juno sie ward erkannt und schnell fielen die pfauen mit scharfen schnäbeln auf sie ihr den betrügerischen putz auszureißen lasset nach schrie sie endlich ihr habt nun alles das eurige wieder doch die pfauen welche einige von den eigenen glänzenden schwingfedern der krähe bemerkt hatten versetzten schweig armselige närrin auch diese können nicht dein sein und hackten weiter der löwe mit dem esel als des Aesopus Löwe mit dem Esel, der ihm durch seine fürchterliche Stimme die Tiere sollte jagen helfen, nach dem Walde ging, rief ihm eine nasenweise Krähe von dem Baume zu, »Ein schöner Gesellschafter, schämst du dich nicht, mit einem Esel zu gehen?« Wen ich brauchen kann, versetzte der Löwe, dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen. So denken die Großen alle, wenn sie einen Niedrigen ihrer Gemeinschaft würdigen. Der Esel mit dem Löwen. Als der Esel mit dem Löwen des Aesopus, der ihn statt seines Jägerhorns brauchte, nach dem Walde ging, begegnete ihm ein anderer Esel von seiner Bekanntschaft und rief ihm zu, »Guten Tag, mein Bruder!« Unverschämter war die Antwort. »Und warum das?« fuhr jener Esel fort, bist du deswegen, weil du mit einem Löwen gehst, besser als ich, mehr als ein Esel? 9. Die blinde Henne. Eine blind gewordene Henne, die des Scharrens gewohnt war, hörte auch blind noch nicht auf, fleißig zu scharren. Was half es der arbeitsamen Närrin? Eine andere sehende Henne, welche ihre zarten Füße schonte, wich nie von ihrer Seite und genoss, ohne zu scharren, die Frucht des Scharrens. Denn so oft die blinde Henne ein Korn aufgescharrt hatte, fraß es die Sehende weg. Der fleißige Deutsche macht die Kollektanea, die der witzige Franzose nutzt. 10. Die Esel. Die Esel beklagten sich bei dem Zeus, daß die Menschen mit ihnen zu grausam umgingen. Unser starker Rücken, sagten sie, trägt ihre Lasten, unter welchen sie und jedes schwächere Tier erliegen müssten. Und doch wollen sie uns durch unbarmherzige Schläge zu einer Geschwindigkeit nötigen, die uns durch die Last unmöglich gemacht würde, wenn sie uns auch die natur nicht versagt hätte verbiete ihnen zeus so unbillig zu sein wenn sich die menschen anders etwas böses verbieten lassen wir wollen ihnen dienen weil es scheint daß du uns dazu erschaffen hast allein geschlagen wollen wir ohne ursache nicht sein mein geschöpf antwortete zeus ihrem sprecher die bitte ist nicht ungerecht aber ich sehe keine möglichkeit die menschen zu überzeugen daß eure natürliche langsamkeit keine faulheit sei und solange sie dieses nicht glauben werdet ihr geschlagen werden doch ich sinne euer schicksal zu erleichtern die unempfindlichkeit soll von nun an euer teil sein eure haut soll sich gegen die schläge verhärten und den arm des treibers ermüden zeus schrien die esel du bist allezeit weise und gnädig sie gingen erfreut von seinem throne als dem throne der allgemeinen liebe xi das beschützte lamm hylax aus dem geschlechte der wolfshunde bewachte ein frommes lamm ihn erblickte lykodes der gleichfalls an haar schnauze und ohren einem wolfe ähnlicher war als einem hunde und fuhr auf ihn los wolf schrie er was machst du mit diesem lamme wolf selbst versetzte hylax die hunde verkannten sich beide geh oder du sollst es erfahren daß ich sein beschützer bin doch lykodes will das lamm dem hylax mit gewalt nehmen hylax will es mit gewalt behaupten und das arme lamm treffliche beschützer wird darüber zerrissen xii jupiter und apollo Jupiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogenschütze sei. Lass uns die Probe machen, sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen und schoss so mitten in das bemerkte Ziel, daß Jupiter keine Möglichkeit sah, ihn zu übertreffen. Ich sehe, sprach er, daß du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Mühe haben, es besser zu machen, doch will ich es ein andermal versuchen. Er soll es noch versuchen, der kluge Jupiter. XIII. Die Wasserschlange. Zeus hatte nunmehr den Fröschen einen andern König gegeben, anstatt eines friedlichen Klotzes eine gefräßige Wasserschlange. Willst du unser König sein? Schrien die Frösche. Warum verschlingst du uns? Darum, antwortete die Schlange, weil ihr um mich gebeten habt. Ich habe nicht um dich gebeten, rief einer von den Fröschen, den sie schon mit den Augen verschlang. Nicht, sagte die Schlange, desto schlimmer, so muß ich dich verschlingen, weil du nicht um mich gebeten hast. XIV. Der Fuchs und die Larve. Vor alten Zeiten fand ein Fuchs die hohle, einen weiten Mund aufreißende Larve eines Schauspielers. Welch ein Kopf, sagte der betrachtende Fuchs, ohne Gehirn und mit einem offenen Munde. Sollte das nicht der Kopf eines schwätzers gewesen sein. Dieser Fuchs kannte euch, ihr ewigen Redner, ihr Strafgerichte des unschuldigsten unserer Sinne. 15. Der Rabe und der Fuchs. Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort. Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbeischlich und ihm zurief: Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiters. Für wen siehst du mich an? Fragte der Rabe. Für wen ich dich ansehe? Erwiderte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechte des Zeus auf diese Eiche herabkömmt, mit Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch fortfährt? Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. Ich muß, dachte er, den Fuchs aus diesem Irrtume nicht bringen. Großmütig dumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und fraß es mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl. Das Gift fing an zu wirken, und er verreckte. Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler? 16. Der Geizige. Ich Unglücklicher, klagte ein Geizhals seinem Nachbar. Man hat mir den Schatz, den ich in meinem Garten vergraben hatte, diese Nacht entwendet und einen verdammten Stein an dessen Stelle gelegt. Du würdest, antwortete ihm der Nachbar, deinen Schatz doch nicht genutzt haben. Bilde dir also ein, der Stein sei dein Schatz, und du bist nichts ärmer. Wäre ich auch schon nichts ärmer, erwiderte der Geizhals, ist ein anderer nicht um so viel reicher? Ein anderer um so viel reicher? Ich möchte rasend werden. 17. Der Rabe. Der Fuchs sah, daß der Rabe die Altäre der Götter beraubte und von ihren Opfern mitlebte. Da dachte er bei sich selbst: Ich möchte wohl wissen, ob der Rabe Anteil an den Opfern hat, weil er ein prophetischer Vogel ist, oder ob man ihn für einen prophetischen Vogel hält, weil er frech genug ist, die Opfer mit den Göttern zu teilen. 18. Zeus und das Schaf. Das Schaf musste von allen Tieren vieles leiden. Da trat es vor den Zeus und bat, sein Elend zu mindern. Zeus schien willig und sprach zu dem Schafe: Ich sehe wohl, mein frommes Geschöpf, ich habe dich allzu wehrlos erschaffen. Nun wähle, wie ich diesem Fehler am besten abhelfen soll. soll ich deinen mund mit schrecklichen zähnen und deine füße mit krallen rüsten o nein sagte das schaf ich will nichts mit den reißenden tieren gemein haben oder fuhr zeus fort soll ich gift in deinen speichel legen ach versetzte das schaf die giftigen schlangen werden ja so sehr gehasset nun was soll ich denn ich will hörner auf deine stirne pflanzen und stärke deinem nacken geben auch nicht gütiger vater ich könnte leicht so stößig werden als der bock und gleichwohl sprach zeus mußt du selbst schaden können wenn sich andere dir zu schaden hüten sollen müßt ich das seufzte das schaf o so laß mich gütiger vater wie ich bin denn das vermögen schaden zu können erweckt fürchte ich die lust schaden zu wollen und es ist besser unrecht leiden als unrecht tun zeus segnete das fromme schaf und es vergaß von stund an zu klagen der fuchs und der tiger deine geschwindigkeit und stärke sagte ein fuchs zu dem tiger möchte ich mir wohl wünschen und sonst hätte ich nichts was dir anstünde fragte der tiger ich wüßte nichts auch mein schönes fell nicht fuhr der tiger fort es ist so vielfärbig als dein gemüt und das äußere würde sich vortrefflich zu dem innern schicken eben darum versetzte der fuchs danke ich recht sehr dafür ich muß das nicht scheinen was ich bin aber wollten die götter daß ich meine haare mit federn vertauschen könnte der Mann und der Hund ein Mann ward von einem Hunde gebissen geriet darüber in Zorn und erschlug den Hund die Wunde schien gefährlich und der Arzt mußte zu Rate gezogen werden hier weiß ich kein besseres Mittel sagte der Empiricus als daß man ein Stück Brot in die Wunde tauche und es dem Hunde zu fressen gebe hilft diese sympathetische Kur nicht so hier zuckte der Arzt die Achsel unglücklicher Jachzorn rief der Mann sie kann nicht helfen denn ich habe den Hund erschlagen die Traube ich kenne einen Dichter dem die schreiende Bewunderung seiner kleinen Nachahmer weit mehr geschadet hat als die neidische Verachtung seiner Kunstrichter. Sie ist ja doch sauer, sagte der Fuchs von der Traube, nach der er lange genug vergebens gesprungen war. Das hörte ein Sperling und sprach, sauer sollte diese Traube sein, danach sieht sie mir doch nicht aus. Er flog hin und kostete und fand sie ungemein süße und rief 100 näschige Brüder herbei. Kostet doch, schrie er, kostet doch. Diese treffliche Traube schalt der Fuchs sauer. sie kosteten alle und in wenig augenblicken ward die traube so zugerichtet daß nie ein fuchs wieder darnach sprang. Der fuchs. Ein verfolgter fuchs rettete sich auf eine mauer. Um auf der andern seite gut herabzukommen, ergriff er einen nahen Dornenstrauch. Er ließ sich auch glücklich daran nieder, nur daß ihn die Dornen schmerzlich verwundeten. Elende Helfer, rief der Fuchs, die nicht helfen können, ohne zugleich zu schaden. Das Schaf. Als Jupiter das Fest seiner Vermählung feierte und alle Tiere ihm Geschenke brachten, vermißte Juno das Schaf. »Wo bleibt das Schaf?« fragte die Göttin. »Warum versäumt das fromme Schaf, uns sein wohlmeinendes Geschenk zu bringen?« Und der Hund nahm das Wort und sprach: »Zürne nicht, Göttin, ich habe das Schaf noch heute gesehen, es war sehr betrübt und jammerte laut.« »Und warum jammerte das Schaf?« fragte die schon gerührte Göttin. »Ich Ärmste«, so sprach es, »ich habe jetzt weder Wolle noch Milch, was werde ich dem Jupiter schenken? Soll ich allein leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen und den Hirten bitten, daß er mich ihm opfere.« Indem drang mit des Hirten Gebete der Rauch des geopferten Schafes, dem Jupiter ein süßer Geruch, durch die Wolken. Und jetzt hätte Juno die erste Träne geweint, wenn Tränen ein unsterbliches Auge benetzten. Die Ziegen. Die Ziegen baten den Zeus, auch ihnen Hörner zu geben, denn anfangs hatten die Ziegen keine Hörner. »Überlegt es wohl, was ihr bittet«, sagte Zeus. »Es ist mit dem Geschenke der Hörner ein anderes unzertrennlich verbunden, das euch so angenehm nicht sein möchte.« Doch die Ziegen beharrten auf ihrer Bitte, und Zeus sprach: »So habet denn Hörner.« Und die Ziegen bekamen Hörner und Bart, denn anfangs hatten die Ziegen auch keinen Bart. O, wie schmerzte sie der hässliche Bart, weit mehr, als sie die stolzen Hörner erfreuten. Der wilde Apfelbaum. In den hohlen Stamm eines wilden Apfelbaumes ließ sich ein Schwarm Bienen nieder. Sie füllten ihn mit den Schätzen ihres Honigs, und der Baum ward so stolz darauf, daß er alle andere Bäume gegen sich verachtete. Da rief ihm ein Rosenstock zu: »Elender Stolz auf geliehene Süßigkeiten! Ist deine Frucht darum weniger herbe? In diese treibe den Honig herauf, wenn du es vermagst, und dann erst wird der Mensch dich segnen.« Der Hirsch und der Fuchs. Der Hirsch sprach zu dem Fuchse: »Nun, wehe uns armen, schwächern Tieren, der löwe hat sich mit dem wolfe verbunden. Mit dem wolfe? Fragte der fuchs. Das mag noch hingehen. Der löwe brüllt, der wolf heult. Und so werdet ihr euch noch oft bei zeiten mit der flucht retten können. Aber alsdann möchte es um uns alle geschehen sein, wenn es dem gewaltigen Löwen einfallen sollte, sich mit dem schleichenden Luchse zu verbinden. 27. Der Dornstrauch. Aber sage mir doch, fragte die Weide den Dornstrauch, warum du nach den Kleidern des vorbeigehenden Menschen so begierig bist. Was willst du damit? Was können sie dir helfen? Nichts, sagte der Dornstrauch. Ich will sie ihm auch nicht nehmen. Ich will sie ihm nur zerreißen. 28. Die Furien. Meine Furien, sagte Pluto zu dem Boten der Götter, werden alt und stumpf. Ich brauche Frische. Geh also, Merkur, und suche mir auf der Oberwelt drei tüchtige Weibspersonen dazu aus. Merkur ging. Kurz hierauf sagte Juno zu ihrer Dienerin, glaubtest du wohl, Iris, unter den Sterblichen zwei oder drei vollkommen strenge, züchtige Mädchen zu finden? Aber vollkommen strenge, verstehst du mich? Um Cytheren Hohn zu sprechen, die sich das ganze weibliche Geschlecht unterworfen zu haben rühmet. Geh immer und sieh, wo du sie auftreibest. Iris ging. In welchem Winkel der Erde suchte nicht die gute Iris, und dennoch umsonst. Sie kam ganz allein wieder, und Juno rief ihr entgegen, ist es möglich? O Keuschheit, o Tugend! Göttin, sagte Iris, ich hätte dir wohl drei Mädchen bringen können, die alle drei vollkommen streng und züchtig gewesen, die alle drei nie einer Mannsperson gelächelt, die alle drei den geringsten Funken der Liebe in ihren Herzen erstickt. Aber ich kam leider zu spät. Zu spät? Sagte Juno. Wieso? Eben hatte sie Merkur für den Pluto abgeholt. Für den Pluto? Und wozu will Pluto diese Tugendhaften? Zu Furien. 29. Tiresias. Tiresias nahm seinen Stab und ging über Feld. Sein Weg trug ihn durch einen heiligen Hain, und mitten in dem Haine, wo drei Wege einander durchkreuzten, ward er ein paar Schlangen gewahr, die sich begatteten. Da hub Tiresias seinen Stab auf und schlug unter die verliebten Schlangen. Aber, o Wunder, indem der Stab auf die Schlangen herabsank, ward Tiresias zum Weibe. Nach 9 Monden ging das Weib Tiresias wieder durch den heiligen Hain, und an eben dem Orte, wo die drei Wege einander durchkreuzten, ward sie ein paar Schlangen gewahr, die miteinander kämpften. da hub tiresias abermals ihren stab auf und schlug unter die ergrimmten schlangen und o wunder indem der stab die kämpfenden schlangen schied ward das weib tiresias wieder zum manne minerva laß sie doch freund laß sie die kleinen hämischen neider deines wachsenden ruhmes warum will dein witz ihre der vergessenheit bestimmte namen verewigen in dem unsinnigen kriege welchen die riesen wider die götter führten stellten die riesen der minerva einen schrecklichen drachen entgegen minerva aber ergriff den drachen und schleuderte ihn mit gewaltiger hand an das firmament da glänzt er noch und was so oft großer taten belohnung war ward des drachen beneidenswürdige strafe Ende von Fabeln, drei Bücher, zweites Buch. Fabeln, drei Bücher, drittes Buch. Von Fabeln, diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Fabeln. Von Gotthold Ephraim Lessing. Fabeln. Drei Bücher. Drittes Buch. Eins. Der Besitzer des Bogens. Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoss und den er ungemein wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: »Ein wenig zu plump bist du doch. Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade.« »Doch dem ist abzuhelfen«, fiel ihm ein. »Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen.« Er ging hin, und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen, und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt als eine Jagd? Der Mann war voller Freuden. »Du verdienst diese Zierraten, mein lieber Bogen. Indem will er ihn versuchen. Er spannt, und der Bogen zerbricht.« 2. Die Nachtigall und die Lerche. Was soll man zu den Dichtern sagen, die so gern ihren Flug weit über alle Fassung des größten Teiles ihrer Leser nehmen? Was sonst, als was die Nachtigall einst zu der Lerche sagte? Schwingst du dich, Freundin, nur darum so hoch, um nicht gehört zu werden? 3. Der Geist des Salomo. Ein ehrlicher Greis trug des Tages Last und Hitze, sein Feld mit eigner Hand zu pflügen und mit eigner Hand den reinen Samen in den lockern Schoß der willigen Erde zu streuen. Auf einmal stand unter dem breiten Schatten einer Linde eine göttliche Erscheinung vor ihm da. Der Greis stutzte. »Ich bin Salomo«, sagte mit vertraulicher Stimme das Phantom. »Was machst du hier, Alter?« »Wenn du Salomo bist«, versetzte der Alte, wie kannst du fragen? Du schicktest mich in meiner jugend zu der ameise, ich sah ihren wandel und lernte von ihr fleißig sein und sammeln. Was ich da lernte, das tu ich noch. Du hast deine lektion nur halb gelernt, versetzte der geist. Geh noch einmal hin zur ameise und lerne nun auch von ihr in dem winter deiner jahre ruhen und des gesammelten genießen. IV. Das Geschenk der Feen. Zu der Wiege eines jungen Prinzen, der in der Folge einer der größten Regenten seines Landes ward, traten zwei wohltätige Feen. Ich schenke diesem meinem Lieblinge, sagte die eine, den scharfsichtigen Blick des Adlers, dem in seinem weiten Reiche auch die kleinste Mücke nicht entgeht. Das Geschenk ist schön, unterbrach die zweite Fee. Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden. Aber der Adler besitzt nicht allein Scharfsichtigkeit, die kleinsten Mücken zu bemerken, er besitzt auch edle Verachtung, ihnen nicht nachzujagen. Und diese nehme der Prinz von mir zum Geschenk. Ich danke dir, Schwester, für diese weise Einschränkung, versetzte die erste Fee. Es ist wahr, viele würden weit größere Könige gewesen sein, wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden Verstande bis zu den kleinsten Angelegenheiten hätten erniedrigen wollen. V. Das Schaf und die Schwalbe. Eine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm wenige Wolle für ihr Nest auszurupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. »Wie bist du denn nur gegen mich so karg?« sagte die Schwalbe. »Dem Hirten erlaubst du, dass er dich deiner Wolle über und über entblößen darf. Und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kommt das?« »Das kommt daher«, antwortete das Schaf, »weil du mir meine Wolle nicht mit eben so guter Art zu nehmen weißt als der Hirte.« VI. Der Rabe. Der Rabe bemerkte, daß der Adler ganze 30 Tage über seinen Eiern brütete. Und daher kommt es ohne Zweifel, sprach er, daß die Jungen des Adlers so allsehend und stark werden. Gut, das will ich auch tun. Und seitdem brütet der Rabe wirklich ganze 30 Tage über seinen Eiern. Aber noch hat er nichts als elende Raben ausgebrütet. 7. Der Rangstreit der Tiere in 4 Fabeln. Es entstand ein hitziger Rangstreit unter den Tieren. Ihn zu schlichten, sprach das Pferd. Lasset uns den Menschen zu Rate ziehen. Er ist keiner von den streitenden Teilen und kann desto unparteiischer sein. Aber hat er auch den Verstand dazu, ließ sich ein Maulwurf hören. Er braucht wirklich den Allerfeinsten, unsere oft tief versteckten Vollkommenheiten zu erkennen. das war sehr weislich erinnert, sprach der Hamster. Ja wohl, rief auch der Igel. Ich glaube es nimmermehr, daß der mensch scharfsichtigkeit genug besitzt. Schweigt ihr, befahl das Pferd. Wir wissen es schon, wer sich auf die güte seiner sache am wenigsten zu verlassen hat, ist immer am fertigsten, die Einsicht seines Richters in Zweifel zu ziehen. 8. Der Mensch ward Richter. Noch ein Wort, rief ihm der majestätische Löwe zu, bevor du den Ausspruch tust. Nach welcher Regel, Mensch, willst du unsern Wert bestimmen? Nach welcher Regel? Nach dem Grade ohne Zweifel, antwortete der Mensch, in welchem ihr mir mehr oder weniger nützlich seid. Vortrefflich, versetzte der beleidigte Löwe. Wie weit würde ich alsdann unter dem Esel zu stehen kommen? Du kannst unser Richter nicht sein, Mensch, verlass die Versammlung. 9. Der Mensch entfernte sich. Nun sprach der höhnische Maulwurf, und ihm stimmte der Hamster und der Igel wieder bei. Siehst du, Pferd, der Löwe meint es auch, daß der Mensch unser Richter nicht sein kann. Der Löwe denkt wie wir. Aber aus bessern Gründen als ihr, sagte der Löwe und warf ihnen einen verächtlichen Blick zu. 10. Der Löwe fuhr weiter fort. Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ist ein nichtswürdiger Streit. Haltet mich für den vornehmsten oder für den geringsten, es gilt mir gleich viel. Genug, ich kenne mich. Und so ging er aus der Versammlung. Ihm folgte der weise Elefant, der kühne Tiger, der ernsthafte Bär, der kluge Fuchs, das edle Pferd. Kurz, alle, die ihren Wert fühlten oder zu fühlen glaubten, die sich am letzten wegbegaben und über die zerrissene Versammlung am meisten mochten, waren der Affe und der Esel. 11. Der Bär und der Elefant. Die unverständigen Menschen, sagte der Bär zu dem Elefanten, was fordern sie nicht alles von uns bessern Tieren? Ich muß nach der Musik tanzen, ich, der ernsthafte Bär. Und sie wissen es doch nur allzu wohl, daß sich solche Possen zu meinem ehrwürdigen Wesen nicht schicken. Denn warum lachten sie sonst, wenn ich tanze? Ich tanze auch nach der Musik, versetzte der gelehrige Elefant, und glaube, ebenso ernsthaft und ehrwürdig zu sein als du. Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht. Freudige Bewunderung bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir also, Bär, die Menschen lachen nicht darüber, dass du tanzest, sondern darüber, dass du dich so albern dazu anschickst. 12. Der Strauß. das pfeilschnelle renntier sah den strauß und sprach das laufen des straußes ist so außerordentlich eben nicht aber ohne zweifel fliegt er desto besser ein andermal sah der adler den strauß und sprach fliegen kann der strauß nun wohl nicht aber ich glaube er muß gut laufen können dreizehn vierzehn die wohltaten in zwei fabeln hast du wohl einen größern wohltäter unter den tieren als uns fragte die biene den menschen ja wohl erwiderte dieser und wen das schaf denn seine wolle ist mir notwendig und dein honig ist mir nur angenehm und willst du noch einen grund wissen warum ich das schaf für meinen größern wohltäter halte als dich biene das schaf schenkt mir seine wolle ohne die geringste schwierigkeit aber wenn du mir deinen honig schenkst muß ich mich noch immer vor deinem stachel fürchten fünfzehn die eiche der rasende nordwind hatte seine stärke in einer stürmischen nacht an einer erhabenen eiche bewiesen nun lag sie gestreckt und eine menge niedriger sträuche lagen unter ihr zerschmettert ein fuchs der seine grube nicht weit davon hatte sah sie des morgens darauf was für ein baum rief er hätte ich doch nimmermehr gedacht daß er so groß gewesen wäre sechzehn die geschichte des alten wolfs in sieben fabeln der böse wolf war zu jahren gekommen und faßte den gleißenden entschluß mit den schäfern auf einem gütlichen fuß zu leben er machte sich also auf und kam zu dem schäfer dessen horden seiner höhle die nächsten waren schäfer sprach er du nennst mich den blutgierigen räuber der ich doch wirklich nicht bin freilich muß ich mich an deine schafe halten wenn mich hungert denn hunger tut weh schütze mich nur vor dem hunger mache mich nur satt und du sollst mit mir recht wohl zufrieden sein denn ich bin wirklich das zahmste, sanftmütigste Tier, wenn ich satt bin. Wenn du satt bist, das kann wohl sein, versetzte der Schäfer. Aber wenn bist du denn satt? Du und der Geiz werden es nie. Geh deinen Weg. 17. Der abgewiesene Wolf kam zu einem zweiten Schäfer. Du weißt, Schäfer, war seine Anrede, daß ich dir das Jahr durch manches Schaf würgen könnte. Willst du mir überhaupt jedes Jahr sechs Schafe geben, so bin ich zufrieden. Du kannst alsdann sicher schlafen und die Hunde ohne Bedenken abschaffen. Sechs Schafe, sprach der Schäfer, das ist ja eine ganze Herde. Nun, weil du es bist, so will ich mich mit fünfen begnügen, sagte der Wolf. Du scherzest. Fünf Schafe? mehr als 5 schafe opfr ich kaum im ganzen jahre dem pan auch nicht 4 fragte der wolf weiter und der schäfer schüttelte spöttisch den kopf 3 2 nicht ein einziges fiel endlich der bescheid denn es wäre ja wohl töricht wenn ich mich einem feinde zinsbar machte vor welchem ich mich durch meine wachsamkeit sichern kann 18 alle guten dinge sind 3 dachte der wolf und kam zu einem dritten schäfer es geht mir recht nahe sprach er daß ich unter euch schäfern als das grausamste gewissenloseste tier verschrieen bin dir montan will ich jetzt beweisen wie unrecht man mir tut gib mir jährlich 1 schaf so soll deine herde in jenem walde den niemand unsicher macht als ich frei und unbeschädigt weiden dürfen 1 schaf welche kleinigkeit könnte ich großmütiger könnte ich uneigennütziger handeln du lachst schäfer worüber lachst du denn über nichts aber wie alt bist du guter freund sprach der schäfer was geht dich mein alter an immer noch alt genug dir deine liebsten lämmer zu würgen erzürne dich nicht alter isegrim es tut mir leid, daß du mit deinem Vorschlage einige Jahre zu spät kommst. Deine ausgebissenen Zähne verraten dich. Du spielst den Uneigennützigen bloß um dich desto gemächlicher, mit desto weniger Gefahr nähren zu können. 19. Der Wolf ward ärgerlich, faßte sich aber doch und ging auch zu dem vierten Schäfer. Diesem war eben sein treuer Hund gestorben, und der Wolf machte sich den Umstand zunutze. Schäfer, sprach er, ich habe mich mit meinen Brüdern in dem Walde veruneinigt und so, daß ich mich in Ewigkeit nicht wieder mit ihnen aussöhnen werde. Du weißt, wie viel du von ihnen zu fürchten hast. Wenn du mich aber anstatt deines verstorbenen Hundes in Dienste nehmen willst, so stehe ich dir dafür, daß sie keines deiner Schafe auch nur scheel ansehen sollen. Du willst sie also, versetzte der Schäfer, gegen deine Brüder im Walde beschützen? Was meine ich denn sonst, freilich? Das wäre nicht übel, aber wenn ich dich nun in meine Horden einnehme, sage mir doch, wer sollte alsdann meine armen Schafe gegen dich beschützen? Einen Dieb ins Haus nehmen, um vor den Dieben außer dem Hause sicher zu sein, das halten wir Menschen. Ich höre schon, sagte der Wolf. Du fängst an zu moralisieren. Lebe wohl. 20. Wäre ich nicht so alt, knirschte der Wolf. Aber ich muß mich leider in die Zeit schicken. Und so kam er zu dem fünften Schäfer. Kennst du mich, Schäfer? fragte der wolf. Deinesgleichen wenigstens kenne ich, versetzte der schäfer. Meinesgleichen? Daran zweifle ich sehr. Ich bin ein so sonderbarer wolf, daß ich deiner und aller schäfer freundschaft wohl wert bin. Und wie sonderbar bist du denn? Ich könnte kein lebendiges schaf würgen und fressen, und wenn es mir das leben kosten sollte. Ich nähre mich bloß mit toten Schafen. Ist das nicht löblich? Erlaube mir also immer, dass ich mich dann und wann bei deiner Herde einfinde und nachfragen darf, ob dir nicht... Spare der Worte, sagte der Schäfer. Du müsstest gar keine Schafe fressen, auch nicht einmal Tote, wenn ich dein Freund sein sollte. Ein Tier, das mir schon tote Schafe frisst, lernt leicht aus Hunger, Kranke für tot und Gesunde für krank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung und geh. 21. Ich muss nun schon mein Liebstes daran wenden, um zu meinem Zwecke zu gelangen, dachte der Wolf und kam zu dem sechsten Schäfer. Schäfer, wie gefällt dir mein Pelz? Fragte der Wolf. Dein Pelz, sagte der Schäfer, lass sehen, er ist schön, die Hunde müssen dich nicht oft untergehabt haben. Nun so höre, Schäfer, ich bin alt und werde es so lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu Tode, und ich vermache dir meinen Pelz. Ei, sieh doch, sagte der Schäfer, kömmst du auch hinter die Schliche der alten Geizhälse? Nein, nein, dein Pelz würde mich am Ende siebenmal mehr kosten, als er wert wäre. Ist es dir aber ein Ernst, mir ein Geschenk zu machen, so gib mir ihn gleich jetzt. Hiermit griff der Schäfer nach der Keule, und der Wolf floh. 22. O, die Unbarmherzigen, schrie der Wolf und geriet in die äußerste Wut. So will ich, auch als ihr Feind, sterben, ehe mich der Hunger tötet, denn sie wollen es nicht besser. Er lief, brach in die Wohnungen der Schäfer ein, riss ihre Kinder nieder und ward nicht ohne große Mühe von den Schäfern erschlagen. Da sprach der Weiseste von ihnen, wir taten doch wohl Unrecht, daß wir den alten Räuber auf das Äußerste brachten und ihm alle Mittel zur Besserung, so spät und erzwungen sie auch war, benahmen. 23. Die Maus. Eine philosophische Maus pries die gütige Natur, dass sie die Mäuse zu einem so vorzüglichen Gegenstande ihrer Erhaltung gemacht habe. Denn eine Hälfte von uns, sprach sie, erhielt von ihr Flügel, dass, wenn wir hier unten auch alle von den Katzen ausgerottet würden, sie doch mit leichter Mühe aus den Fledermäusen unser ausgerottetes geschlecht wieder herstellen könnte. Die gute Maus wußte nicht, daß es auch geflügelte Katzen gibt, und so beruhet unser Stolz meistens auf unsrer Unwissenheit. 24. Die Schwalbe. Glaubet mir, Freunde, die große Welt ist nicht für den Weisen, ist nicht für den Dichter. Man kennt da ihren wahren Wert nicht, und ach, sie sind oft schwach genug, ihn mit einem Nichtigen zu vertauschen. In den ersten Zeiten war die Schwalbe ein ebenso tonreicher, melodischer Vogel als die Nachtigall. Sie ward es aber bald müde, in den einsamen Büschen zu wohnen und davon niemand als dem fleißigen Landmanne und der unschuldigen Schäferin gehört und bewundert zu werden. Sie verließ ihre demütigere Freundin und zog in die Stadt. Was geschah? Weil man in der Stadt nicht Zeit hatte, ihr göttliches Lied zu hören, so verlernte sie es nach und nach und lernte dafür bauen. 25. Der Adler. Man fragte den Adler, warum erziehst du deine Jungen so hoch in der Luft? Der Adler antwortete, würden sie sich erwachsen, so nahe zur Sonne wagen, wenn ich sie tief an der Erde erzöge? 26. Der Junge und der alte Hirsch. Ein Hirsch, den die gütige Natur Jahrhunderte hatte leben lassen, sagte einst zu einem seiner Enkel, »Ich kann mich der Zeit noch sehr wohl erinnern, da der Mensch das donnernde Feuerrohr noch nicht erfunden hatte. Welche glückliche Zeit muß das für unser Geschlecht gewesen sein?« seufzte der Enkel. »Du schließest zu geschwind«, sagte der alte Hirsch. »Die Zeit war anders, aber nicht besser. Der Mensch hatte da, anstatt des Feuerrohrs, Pfeile und Bogen, und wir waren ebenso schlimm daran als jetzt.« 27. Der Pfau und der Hahn. Einst sprach der Pfau zu der Henne, »Sieh einmal, wie hochmütig und trotzig dein Hahn einhertritt, und doch sagen die Menschen nicht, der stolze Hahn, sondern nur immer der stolze Pfau. Das macht«, sagte die Henne, »weil der Mensch einen gegründeten Stolz übersieht. Der Hahn ist auf seine Wachsamkeit, auf seine Mannheit stolz, aber worauf du? Auf Farben und Federn.« 28. Der Hirsch. Die Natur hatte einen Hirsch von mehr als gewöhnlicher Größe gebildet, und an dem Hals hingen ihm lange Haare herab. Da dachte der Hirsch bei sich selbst, »Du könntest dich ja wohl für ein Elend ansehen lassen. Und was tat der Eitele, ein Elend zu scheinen? Er hing den Kopf traurig zur Erde und stellte sich sehr oft das böse wesen zu haben. So glaubt nicht selten ein witziger geck, daß man ihn für keinen schönen geist halten werde, wenn er nicht über kopfweh und hypochonder klage. XXIX. Der Adler und der Fuchs. Sei auf deinen Flug nicht so stolz, sagte der Fuchs zu dem Adler. Du steigst doch nur deswegen so hoch in die Luft, um dich desto weiter nach einem Aase umsehen zu können. So kenne ich Männer, die tiefsinnige Weltweise geworden sind, nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern aus Begierde zu einem einträglichen Lehramte. 30. Der Schäfer und die Nachtigall. Du zürnest, Liebling der Musen, über die laute Menge des parnassischen Geschmeißes? O höre von mir, was einst die Nachtigall hören musste. Singe doch, liebe Nachtigall, rief ein Schäfer der schweigenden Sängerin an einem lieblichen Frühlingsabende zu. Ach, sagte die Nachtigall, die Frösche machen sich so laut, daß ich alle Lust zum Singen verliere. Hörst du sie nicht? Ich höre sie freilich, versetzte der Schäfer. Aber nur dein Schweigen ist schuld, daß ich sie höre. Ende von drittes Buch. Ende von Fabeln, drei Bücher. Und Ende von Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing.